herzlich willkommen zum Uncast Episode 279. Kommt das G-Phone? Ha! Ja, das ist eine gute Frage, die werde ich gleich mal eingehend behandeln. Aber vorher gibt es noch was anderes, und zwar über USB-C-Kabel und die Probleme, die es momentan gibt. Dann gibt es natürlich wieder jede Menge News und die Community war auch aktiv diesmal. Ich habe wieder einen kleinen Beitrag vom Spike. Ja, und warum war jetzt die Pause so lange? Das ist eine gute Frage, ne? Aber zu dem Thema BlackBerry Brief, Kompaktkameras gegen Kompaktkameras gegen Smartphones, ja, und auch was noch zu dem Google Maps Update. Tja. USB-C Kabel und Adapter, ein großes Problem momentan mit den Standards. Ein Google Mitarbeiter hat ja hier momentan einen Nebenjob sozusagen, denn er prüft, was geht bei den Kabeln oder welche Kabel sind eigentlich überhaupt funktionsfähig und entsprechenden Standards und welche nicht. Benson Leung hat das sich auf seine Fahnen geschrieben und das ist sehr wichtig offenbar, denn die allermeisten Kabel und Adapter, die es momentan gibt, sind nicht den Standards entsprechend, mit zum Teil fatale Folgen für die Hardware. Beispielsweise können dadurch Ladegeräte bzw. Computer beschädigt werden, ja, bis zum Durchschmoren. Und das alles nur, weil die Hersteller offenbar nicht ganz Herr der Lage sind. Denn mit USB Type-C hat sich dann doch etwas geändert. Was meiner Meinung nach aber auch ein bisschen Anlass zur Kritik gibt. Ja. Aber jetzt mal eins nach dem anderen, und zwar gibt's jetzt gerade eine Warnung vor OnePlus 2 USB-C Adaptern und Kabel. Diese können nämlich in der Tat die Hardware beschädigen. Und wenn man den Post durchliest von Leung, dann wird klar, wo das Problem liegt, ja, und so ist es zum Beispiel so, dass ein einfacher Widerstand im Kabel fehlt. Dadurch wird dem Gerät signalisiert, dass 3 Ampere Ladestrom fließen soll, ja, bei dem Nexus 6P beispielsweise. Das hat zur Folge, dass der Adapter komplett überlastet wird und dadurch eben durchschmoren kann. Auch die Leitungen. Ja, das ist nicht gut. Und damit werden natürlich auch Schäden an der Hardware eben durchaus denkbar, wenn da ungünstige Umstände zusammenkommen. Und die kommen oft zusammen, nach Aussage diesen Entwicklers. Er ist sogar so klar, dass er ganz klar sagt, kauft nicht die USB Type-C Adapter von OnePlus für Chromebook Pixel oder Nexus 6P 5X Phone. Ja. Es benutzt den falschen Identifikationswiderstand. Ja. Und das ist eben so gehandelt, dass die Kabel jetzt quasi signalisieren müssen den Geräten, ja, du darfst hier so viel Strom bringen, oder dieses Gerät darf nur so viel Strom bekommen, ja. Und das Problem eben bei dem Chromebook Pixel Nexus 6P 5X sind, das sind Geräte, die eine sehr hohe Spannung anfordern, sitzt dieser Widerstand eben falsch, ja, dann wird hier glatte 3 Ampere angefordert. Wenn ihr dann eben ein Netzgerät habt oder das an einen Computer anschließt mit der entsprechenden nicht gesicherten USB-Schnittstelle, die weniger Strom führt, dann kann euer Gerät abrauchen. Ganz einfach. Also, Vorsicht. Leider ist es so, dass OnePlus hier bei weitem nicht die einzigen sind, ja. Denn die Hersteller haben wohl nicht verstanden, dass man hier spezielle Bedürfnisse in diesen Kabeln eben richten muss. Früher war das eigentlich relativ einfach, hat ein ganz normales USB-Kabel gehabt, konnte man anschließen für alle möglichen Geräte. Wenn man dann ein 2-Ampere-Gerät an einen 500 mAh USB-Anschluss dran gemacht hat, dann war das nicht weiter tragisch. Die Geräte mussten das selbstständig machen. Hier ist es allerdings nicht mehr so beim USB-Type-C. Meiner Meinung nach ist es schon ein bisschen unverständlich. Denn hier kann dann eben signalisiert werden, falsche Werte signalisiert werden, wenn die Widerstände falsch gesetzt sind bei den Kabeln und bei den Adaptern. Und dann ist aber, gibt's aber Rauch. Ja? Und das ist ganz, ganz übel. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass man so einen komplizierten Standard gemacht hat. Das hätte man sich ja denken können eigentlich. Und offenbar ist da jetzt eben, sind da jetzt eben große Probleme vorhanden bei dieser enormen, bei dieser großen Industrie, die eben auf billig, billig aufgebaut ist, muss man ganz klar sagen. Aber auch teure Kabel sind davon betroffen. Es gibt nur momentan nur ganz wenige, die sich an die Standards halten, und deswegen Vorsicht, was ihr kauft. Am besten den diesen Benson Leung mal auf Google Plus folgen. Der haut nämlich da regelmäßig Tests raus und Empfehlungen, welche Kabel gehen, welche Kabel gehen nicht, welche Adapter funktionieren, welche nicht, damit ihr hier nicht ganz, ganz schnell den falschen Adapter kauft, dann bestenfalls eben nicht die Leistung bekommt, die ihr eigentlich hättet mit USB Type-C, so dass zum Beispiel es trotzdem wesentlich länger dauert zum Laden. Ja. Schlimmstenfalls eben, dass eure Geräte dadurch kaputt gehen. Das ist wirklich ganz knallhart, und das sagt er auch immer wieder. Scheint also nicht irgendwie jetzt Panikmache zu sein oder sowas, sondern tatsächlich ist er besorgt darum, dass ihr eure Geräte schrottet damit. Aufpassen. Ja, das nächste Thema ist dann etwas komplizierter, denn das Google Phone. Darüber wird ja jetzt momentan ganz stark gesprochen in den Medien, denn offenbar will Google selbst Telefone herstellen. Und zwar, wie sich jetzt durch einen neuerlichen Bericht zeigt, eben nicht nur die Prozessoren, sondern das gesamte Gerät soll von Google gemacht werden. Ein Google hergestelltes Telefon, das gab es noch nie, wer das noch nicht weiß. Die Nexus-Geräte werden natürlich nicht von Google produziert, die werden nur von Google vertrieben sozusagen und mit ja mit in Zusammenarbeit mit den Firmen entwickelt. Ja. Aber die Geräte selbst sind zum Beispiel Samsung, LG, Huawei und so weiter, HTC hatte auch mal eins von Google in Auftrag gegeben. Und das sind dann eben die Geräte, die unter Nexus verkauft werden. Dieses Google Phone soll aber gar nicht unter dem Nexus-Label erscheinen, sondern soll ein tatsächlich ein eigenes Google Phone sein. Das sagt The Information. Ja, so heißt diese Seite, ja, diese News-Organisation oder wie man das auch immer nennen will. Und bezieht sich dabei natürlich auf die vielen Gerüchte, die es momentan gibt dazu. Klar ist das momentan noch ein Gerücht, aber sagen wir mal, es sind seriöse Quellen, die immer wieder darauf hinweisen, dass Google da dran ist, eigene Chips, eigenes Telefon zu entwickeln, und das ist dann doch schon ernst zu nehmen. Ja. Das Problem dabei ist, warum hat es Google eigentlich nicht schon sowieso gemacht? Naja, erstmal, Google ist ja keine Hardware-Firma eigentlich. Die haben sich mehr auf die Software konzentriert, und da ist auch das Problem, wie groß sind die Erfahrungen, die Google dann eben vorzuweisen hat. Und was noch schlimmer ist, wie nehmen das die anderen Hardwarehersteller auf? Ja. Der Vorteil, klar, was natürlich auch ein Nachteil sein kann, wäre, dass Google dann ein Gerät hätte, das alles, wo sie alles unter Kontrolle hätten, so wie zum Beispiel Apple. Ja. Sie selbst können für dieses Telefon ganz eigen schalten und walten und das komplett auf das Gerät abstimmen. Ja. Und das wäre schon eine positive Seite, finde ich. Ja, das muss man schon klar sagen. Also Fragmentierung wird es da dann nicht mehr geben. Bei diesem Gerät zumindest, hoffe ich jedenfalls. Aber das wäre eben ein großer Vorteil für die Benutzer, die ein funktionierendes System haben wollen, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen, warum das jetzt wieder nicht funktioniert, weil die Leute wollen sich keine Gedanken machen, warum etwas nicht funktioniert, die wollen, dass es funktioniert. Ganz einfach. Ja. Warum ist irrelevant? Und das Problem ist dann aber, dass die anderen Hersteller von Hardware, wie zum Beispiel eben Samsung, LG, Huawei, ganz schnell sauer werden könnten deswegen. Denn wenn ein Original Google Phone für Android rauskommt, dann könnte das durchaus die Konkurrenz dann etwas dumm dastehen lassen, die dann eben nur noch Nicht-Originale haben sozusagen, ja. Das sind dann nur noch die anderen Android-Handys. Ja, wenn man es mal jetzt ein bisschen überspitzt darstellen will, aber so werden es die Firmen sehen. Die hatten ja sogar schon was gegen die Nexus-Line eigentlich und Google hat ja schon immer beschwichtigt damit und den Herstellern gesagt, ja gut, das ist ein Entwickler. Gerät, ein Entwicklergerät, das ist nicht für den normalen Konsumenten eigentlich gemacht worden, sondern für die Entwickler, damit die ein Referenzgerät haben, um Android-Software zu entwickeln. Und die anderen Hersteller haben sich da mehr oder minder dann darauf eingelassen. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich meine, Samsung droht ja sowieso immer mit ihrem eigenen System, mit Tizen, ja. Dass die da vielleicht dann sagen, nee, Moment, also jetzt reicht's, ja. Google ist jetzt unser Hardware, ist jetzt ein Hardwarehersteller, damit ist es ein direkter Konkurrenz, die machen wir fertig, indem wir einfach das System nicht mehr benutzen. Die würden sich damit zwar erstmal selbst fertig machen, aber längerfristig kann ich mir dann vorstellen, dass eine Firma wie Samsung dann sein Tizen, das ja schon bei einigen Smartphones läuft und auch App-kompatibel ist, soweit, ja, zu Android, dass die dann eben sagen, okay, dann schmeißen wir Android komplett runter, machen nur noch Tizen, okay, das dauert zwar ein bisschen, machen wir nicht von heute auf morgen, aber die Apps werden dann laufen und dann nutzen wir so Google so richtig aus und haben mit denen aber nichts mehr im Hut. Dann wollen wir auch keine Lizenzen mehr zahlen, dann machen wir nichts mehr mit der Google-Lizenz und Google Play können die sich sonst wo hinstecken. Ja, das kann durchaus sein, dass das passiert, ja. Auf die Firmen reagieren da ziemlich ungehalten darauf. Und das könnte auch wieder zum Beispiel Hersteller zu Windows Phone treiben. Durchaus. Ja. Naja, okay. Also soweit sind wir natürlich jetzt noch lange nicht. Man müsste jetzt einmal schauen, ob das überhaupt sich manifestiert hier, dass Google ein eigenes Telefon herausbringt und dann auch natürlich die Frage, wo ist es dann ein Telefon, das nur für die zum Beispiel wieder für die Schwellenländer gemacht wird, wie das Android One. Oder ist es ein Gerät, das dann auf dem Massenmarkt streben soll? Interessant ist, dass es eben nicht die Nexus-Line sein soll. Da weiß ich schon nicht genau, was ich davon halten soll. Vielleicht heißt das ja, dass es dann in den Massenmarkt gehen soll und nicht eben wie die Nexus-Line ein Entwicklergerät ist. Ich meine, man sieht es natürlich alles jetzt so aus Sicht von den Firmen so eng. Ja. Als Kunde kann ich da eigentlich nur sagen, als Benutzer kann ich da nur sagen, für mich wäre das eine interessante Sache und das wäre aus Kundensicht sicherlich nicht abwertend jetzt gegenüber den anderen Herstellern. Aber naja, das Business ist hart und da tritt Google eben dann direkt in Konkurrenz mit denen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin mal gespannt. Natürlich halte ich euch auf dem Laufenden, aber erwartet jetzt nicht, dass in nächster Zeit schon irgendwas da groß passiert. Also da muss erstmal Chip-Produktion anlaufen, da müssen Hardwarepläne geschmiedet werden. Also ich denke mal, dass das auf jeden Fall noch einige Zeit dauern würde. Ich würde mal sagen, 1 bis 2 Jahre, ja, bis das erste Google Phone dann rauskommt, wenn's denn rauskommt. Ich gehe jetzt mal zu den News. Da haben wir nämlich was Interessantes. Star Wars Battlefront Companion App gibt es jetzt für Android im Play Store. erhältlich. Ist das nicht schön? Jawohl, Battlefront startet ja bald. Und das bedeutet, dass es bald epische Schlachten auf der PS4 bei mir gibt. Ja, wenn ihr mit mir zocken wollt, müsst ihr eine PS4 haben. Denn ich verabschiede mich endgültig vom PC-Gaming jetzt erstmal. Battlefield 4 habe ich dann auf dem PC gezockt, einfach weil die Steuerung besser ist mit Maus und Tastatur. Aber ich habe so die Plauze voll, ja, mit dem ganzen Kram, mit den ständigen Updaten. Ich habe sowas von die Schnauze voll. Vor allem, ich habe ja ein Laptop-System. Das heißt, ich müsste mal ein komplett neues Gerät kaufen. Da ist nichts mit Updaten. Der ist Max ausgebaut, ja, und mehr geht nicht. Und das finde ich überhaupt nicht toll. Und dann, ich kann es euch auch ganz sagen, ich bin so froh, wenn ich Windows endlich los bin, komplett, ja. Dann kann ich hier die Partition endlich noch für Linux zusätzlich benutzen und bin das dann endgültig los. Das habe ich ja nur noch zum Spielen drauf, Windows. Und ja, was ist das End vom Lied? Jedes Mal, wenn ich mit jemandem zocken will, ja, entweder hat der Probleme oder ich habe Probleme. Vorletztes Wochenende war es so, dann wollten wir eine Runde Battlefield 4 zocken. Ja, und was musste der machen? 5 GB nachinstallieren, weil mal wieder eine Datei verschwunden ist von seinem Rechner. Ja, ich sag nur SSD, hat vielleicht Windows auch keine Schuld, aber das Problem ist, es gehört zum PC-System. Hat er gedacht, ja, holt sich eine schöne, schnelle SSD. Auch ziemlich teuer gewesen, also keine Billigmarke, ja, ich glaube Kingston war es oder sowas. Tja, ständig verschwinden Dateien auf diesen blöden SSD-Laufwerken und da hat es ihn dann erwischt, da musste er quasi eine Komplettinstallation machen, vom Internet runterladen, 5 GB, ja, an dem Tag war nichts mehr mit Zocken. Und auf sowas habe ich echt keinen Bock mehr. Es ist echt, Spielen muss Spaß machen und nicht die Hälfte der Zeit mit Updaten und Erweitern und Rumtüfteln, dass alles irgendwie läuft. Ja. Nee, nee, nee, nee, sowas. Das habe ich zwar früher mal ganz gern gemacht, ja, dieses Rumtüfteln und bin jeden Tag in ins Geschäft gerannt, habe mir ein anderes Bauteil geholt, so wie es mein Kumpel jetzt auch gerade macht, ja. Ständig erweitert er an seinem Gerät, ständig tauscht er was aus, weil auch ständig was kaputt ist. Und wenn es nicht kaputt ist, dann wird es ausgetauscht, weil es eben veraltet ist. Und also das ist ein Fass ohne Boden. Und ja, also da habe ich einfach keinen Bock drauf und deswegen, tja, nur PS4. So, und für dieses Super Battlefront gibt es jetzt eine Companion-App für Android, wo man also sein Account verwalten kann, seine Fortschritte sehen kann, auch spezielle ja, wie sagt man, so Marken und so weiter sammeln kann und damit dann sein Charakter verbessern, ist also schon äußerst interessant meiner Meinung nach und ist auch sehr, sehr nützlich. Diese Battlefront-App, ich starte sie gerade mal hier und guck noch mal kurz rein. Klar, ich habe jetzt noch nicht gezockt, deswegen ist es natürlich hier noch relativ leer bei mir. Man hat hier auch ein Base-Command, das man dann auch spielen kann. Ja, ähnlich wie bei Battlefield 4 hat man ja auch den Commander-Modus. Das war auch da über Tablets beispielsweise, konnte man dann als Commander spielen und das ist hier genauso. Wenn ihr, also ihr könnt richtig spielen in Battlefield. Entschuldigung, in Battlefront, ja, über das Tablet, da könnt ihr euch dann anmelden auf den Servern und dort eben diesen Kommandomodus spielen, ja. Also StarCards, genau, ist das, was ich vorhin sagen wollte. Mit StarCards könnt ihr dann eure Sachen aufbessern, ja. StarCards Collection gibt's da auch noch. Also die haben sich da einiges einfallen lassen. Das wird noch ein Merchandise geben bei Battlefront, das sich gewaschen hat. Das kann ich euch sagen. Aber wie auch immer, das Spiel ist natürlich ausgezeichnet, sehr vielversprechend. Ja, Google About Me, diese Seite steht jetzt seit einigen Tagen zur Verfügung. Ehrlich gesagt, die gibt es eigentlich schon länger. Ja, aber es hat sich nie drum gekümmert, aber jetzt hat es jemand entdeckt. Und es wurde auch jetzt natürlich ein bisschen aufgewertet, die Seite wurde also schon besser gemacht. Und das ist jetzt sozusagen, ja, wenn man so will, die Anlaufstation für das eigene Profil. Ich bin überzeugt, da wird auch noch einiges getan werden, um das auch noch optisch ein bisschen zu verbessern. Aber es sieht schon ganz gut aus. Und natürlich wird es dann wieder, oder hat es dann wieder geheißen in den Medien, oh, das ist das Ende von Google Plus. Ja klar, natürlich. Allerdings, was Google Plus betrifft, ich habe da jetzt hier zwar keinen Link hinzugefügt, aber das wurde auch schon hier letzte Woche auf Google Plus ziemlich stark besprochen. Und zwar Google Plus steht unmittelbar vor einem Redesign. Einige können schon das neue Design von Google Plus auswählen, nutzen. Das ist noch ein Opt-in-Verfahren. Und Google Plus wird sich also massiv ändern vom Design her. Und eventuell neue Funktionen bringen, eventuell andere Funktionen raushauen. Man darf also gespannt sein. Ja, ich hau hier ständig auf die Update-Taste, aber ich glaube, man muss einfach noch ein bisschen warten. Es wird natürlich auch im Web ein großes Redesign geben, natürlich, ganz klar. Und da wird man auch mal sehen, was da dann letztendlich gemacht wird. Ein neues Google Plus kommt, das ist ja ganz klar. Google Plus bleibt, das ist auch klar, auch wenn es die Presse gerne anders hätte. Ja, einen großen Skandal, ja. Ich frage mich sowieso immer, warum die Presse ständig so viel Negativbericht über Google Plus. Die sagen doch immer, Google Plus interessiert keine Sau. Ja, warum berichten die dann über Google Plus, wenn es keine Sau interessiert? Verstehe ich nicht. Na, egal. Swift Key 6.0, das ist aber unbestritten, dass das viele User interessiert. Die ist nämlich jetzt aus der Beta rausgekommen und ist als Update verfügbar über Google Play. Und das ist ein großes Update. Ein großes Update. Ja. Da gibt es nämlich jede Menge neue Funktionen. Man kann es kaum glauben, aber man hat tatsächlich geschafft, Swift Key weiter zu verbessern. Eine Doppeltwort-Vorhersage, ja, ist da implementiert worden und damit kann man die nächsten zwei Worte sogar gleichzeitig schreiben. Also quasi mit einem Tipp gleich zwei zusätzliche Worte schreiben. Weiß zwar jetzt nicht, ob das kann mir das noch nicht so vorstellen, ja, wie das aussieht in der Praxis, weil ich nutze SwiftKey nicht mehr, komme auch gleich dazu, warum. Außerdem gibt es eine komplette Überarbeitung von diesem Settings-Menü, ja, um hier genauere Einstellungen zu machen und das Keyboard zu verändern. Es gibt fünf neue Sprachen, die äußerst wichtig sind: Yoruba, Igbo, Zulu, Xhosa und Breton. Also wie auch immer. Ja. Ja, hab da jetzt mehr Sprachauswahl. Ja, dann gibt es noch einige Verbesserungen und Bugfixes. Ja. Ja, gut, ich habe den Artikel hier verlinkt, das sage ich jetzt nicht im Einzelnen, das ist zu uninteressant, ja, vorzulesen. Aber auf jeden Fall ist es, ist die, naja, das Wildmachen mit 34 neuen Themes, die man benutzen kann, dann doch schon wieder ein bisschen mit einem kleinen Wermutstropfen. Und zwar, um diese Themes nutzen zu können, muss man sich in der Cloud anmelden. Und wenn man sich da anmeldet, werden sofort die Daten, die man in der Worterkennung, in dem Wörterbuch gespeichert hat, ja, und in dieser Texterkennung. SwiftKey lernt ja permanent mit, wenn man tippt. Das ist ja das große Geheimnis daran. Und die werden dann alle übertragen. Und das ist so eine Grenze bei mir, ja, wo ich sage, nee, also die Sachen, was ich eintippe, das muss nicht unbedingt in der Cloud abgelegt werden. Da ist alles Mögliche drin. Passwörter, Usernamen, da können ganze Chats eigentlich nachvollzogen werden, ja, oder letzte Sätze, die man geschrieben hat. Das ist überhaupt nicht okay. Und jetzt sagt die, ja, aber Passwörter, das sagt ja SwiftKey, dass die nicht da gespeichert werden, dass die dann übertragen werden und so weiter. Da hat man aber nur SwiftKeys. Wort. Die Firma sitzt auch noch in England, wo gerade die Geheimdienste Befugnisse kriegen, dass einem die Ohren schlackern und die ja sowieso, da geht es ja Yakuza ja sowieso schon überführt worden ist, hier illegale Abhöraktivitäten in Europa gemacht zu haben. Und von daher hat man da überhaupt keine Sicherheit, überhaupt keine Chance, hier was dagegen zu machen. Deswegen, SwiftKey Beta 6.0, SwiftKey 6.0 ist dann so stark vorbelastet mit negativen Karma, ja, dass ich das einfach deswegen auch nicht mehr nutzen. Tja. Hab SwiftKey schon vor einiger Zeit eingestellt. Wobei, man muss ganz klar sagen, die Erkennung ist ein vom besten überhaupt. Ja, das muss man ganz klar sagen. YouTube Music ist in den USA gestartet. Natürlich ist es in den USA gestartet. Wäre ja auch schlimm gewesen, wenn man was in Deutschland irgendwie dazu bekommen ist in der Richtung von Google. Na, nein, niemals, kann ja passieren. YouTube für $9.99 pro Monat. Ja, kriegt man also jetzt hier YouTube Music. Und YouTube Red und Play Music, alles zusammen. Ja, YouTube Red ist ja das mit keine Werbung mehr bei YouTube, ja, die man sich angucken muss. YouTube Music ist jetzt eben speziell Musikangebot über YouTube. Ja, Wahnsinn, ganz cool. Es gibt in den USA die Jugendlichen, die schauen eigentlich die Musik oder die hören sich Musik eigentlich nur noch über YouTube an. Ja. Und da ist es natürlich eine super Sache. Bei uns steigt es auch immer weiter, wenn man irgendwie mal ein Lied hören will, na, und das ist irgendwo nicht vorhanden, dann guckt man bei YouTube und dann ist die Chance 50-50, ja, dass man es hören kann oder dass da steht, das Video ist in ihrem Land nicht verfügbar, ja. Bedeutet aber, es ist auf YouTube, in vernünftigen Ländern kann man es sehen. Und, ja, gut. 9,99 und wie gesagt, da ist auch sogar Play Music Subscription mit dabei. Also ihr kriegt quasi drei Dienste für einen und denselben Preis. Und ich meine, wenn das nicht ein Hammer ist, dann weiß ich auch nicht. Aber bevor wir jetzt in riesigen Freudenstürmen hier losgehen, weder YouTube Red gibt's für 9,99 noch YouTube Music gibt's für 9,99 bei uns. Das Einzige, was man bei uns buchen kann, ist Play Music für 9,99 war das, ja, genau. Und das war's. Die anderen Service gibt's in Deutschland nicht. Blöb. Nun ja. Facebook will jetzt Snapchat-ähnliche Nachrichten bringen, die sich selbst zerstören. Ja, das ist natürlich totaler Unfug, weil wir eben schon gerade von Geheimdiensten gesprochen haben. Der Einzige, der dann Nachteil davon hat, von so einer Snapchat-ähnlichen Nachricht, ist nämlich der Benutzer, der die Nachrichten geschickt bekommt. Da kann sich die nämlich nur ja, so lange angucken, wie das Gegenüber gerne hätte. Ja. Und dann sind die weg. Das ist super, vor allem wenn man sich so viel merken kann, ja. Und die Daten sind natürlich dann sowohl bei Snapchat als auch bei den ja, entsprechenden Geheimdiensten vorrätig. Vielleicht kann man ja da mal eine Anfrage stellen, wenn man etwas vergessen hat, was über Snapchat beziehungsweise über den Facebook, wie auch immer das heißt, dieser Service, dann dieser Messaging-Service, der vergisst, ja. Kann man ja vielleicht mal bei der NSA anfragen und du, ich hab da was vergessen, könnt ihr mir mal schnell die eine Kopie von der Nachricht nochmal zuschicken? Naja. Könnte man sogar drüber lachen, wenn das nicht so so ernst wäre. Naja. Wann welche Samsung-Geräte Marshmallow bekommen? Da wurde jetzt eine Liste veröffentlicht. Hahaha. Bei Talk Android. Das ist ja mal sehr, sehr interessant. Und es sieht so aus, ich sage jetzt mal die wichtigsten Modelle, das Galaxy Note 5 und das Galaxy S6 Edge Plus bekommen das im Dezember. Ja. Das S6 und S6 Edge im Januar 2016, Note 4 und Note Edge 2016 im Februar. Ja. Das Galaxy S5 und Alpha, die warten noch auf die Bestätigung, Ja, unglaublich, ja. Und es gibt noch keinen festen Termin. Genauso wie für die Galaxy-Reihe A8, A7, A5, A3, E7 und E5 gibt es noch keine Bestätigung, offiziell jedenfalls. Und auch dann entsprechend noch keine Termin. Ui, sieht gar nicht mal so gut aus, gell? Aber die kriegen es schon. Also zumindest das S5 wird es kriegen. Das ist unter der Hand, steht das eigentlich schon fest. Ja. Aber eben offiziell in der Update-Liste ist es eben noch als Awaiting Approval geführt. Marshmallow-Updates gibt es auch für Asus-Phones, für Asus, nämlich das Padfone S, Zenfone 2, Zenfone 2 Deluxe und Special Edition, Zenfone 2 Laser und Zenfone Selfie. All diese Geräte bekommen ein Update oder ein Upgrade auf Marshmallow in den nächsten Monaten. Das kann sich natürlich immer wieder verzögern. Das ist schwierig zu sagen, aber es ist auf jeden Fall schon mal sicher, dass es ein Update gibt. Genauso sieht sie auch bei Sony übrigens aus. Auch da ist noch nicht ganz klar, wann die Updates rauskommen. Aber eine ziemlich große Palette von Sony-Geräten werden das Update zu Marshmallow dann tatsächlich auch bekommen. Sony Z5 oder Sony updatet die Kamera-Software vom Z5 allerdings, und zwar recht schnell. Das wird nämlich bereits ausgeliefert für diese Geräte, und zwar für das Z5, Z5 Kompakt und Z5 Premium. Dadurch wird noch die Kameraleistung nochmals um einiges verbessert. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil bei der Handykamera wird einiges mit der Software erledigt, und wenn die dann entsprechend verbessert und angepasst werden kann, dann kann sich da auch von der Qualität her noch einiges ändern. Genau das soll auch passieren. Außerdem soll die Bedienung auch etwas erleichtert werden. Zum Beispiel kann man jetzt mit einem schnellen Swipen zwischen den verschiedenen Modis umschalten, zum Beispiel Superior Auto, Manual, Video und Xperia Camera Apps. Ja, kann man also ganz einfach erreichen dadurch, durch das Swipen. Ja, ihr denkt, die billigsten Androids gibt's in Indien? Falsch, die gibt's in den USA. Haltet euch fest, für sage und schreibe 9,82 $ ohne Vertrag könnt ihr ein Android-Handy kaufen, nämlich von LG, das Lucky LG 16. Ja, Lucky vielleicht deswegen, weil man hier froh sein muss, wenn überhaupt noch ein Programm darauf läuft. Das Ganze kommt mit Android 4.4 KitKat, mit einem sagenhaften 3,8 Zoll TFT-Display, mit atemberaubenden 320x480 Bildpunkte auflösen, einem Snapdragon 200 Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz, 512 MB RAM, da wird es einem ja schwindlig, sage und schreibe 4 GB interner Speicher, aber immerhin eine MicroSD-Karte kann eingesteckt werden, mit der man mit KitKat natürlich nicht viel anfangen kann, 3-Megapixel-Kamera hinten, 3G-Netzwerk und ein 1540 mAh Akku. Immerhin als Nottelefon oder als Notfalltelefon oder als Backup-Telefon. Also das heißt, wenn mal das andere irgendwie Akku leer wird oder so, man muss dringend irgendwie dringend telefonieren, kann man sich das Teil ja zulegen. Ich meine, 10, also $9,82 ohne Vertrag. Also ja, eigentlich, ich meine, das Phone an sich ist ja der letzte Krampf. Ja? Das ist ja Schrott. Aber für den Preis, wenn man es da wieder in Relation setzt, als Notfallgerät, ja, okay. Das gibt's doch nicht. Das hätte man jemand vor 10 Jahren mal sagen sollen. Ja, du kriegst ein Smartphone mit einer relativ großen Rechenleistung für damals, ja? Und das Ding kostet $9,82 im Laden ohne Vertrag. Da habe ich gesagt, ja, hier hatten wir alle Tassen im Schrank. So, und zwar haben wir jetzt noch was. Der Spike hat ja was hier eingesendet wegen BlackBerry Brief und Kompaktkameras, was Kurzes. Ich lasse ihn einfach mal das selbst dann hier sagen und schieß los. Hallo Rio, hallo Endcast-Hörer. Mal eine kurze Anmerkung von mir, den Spike aus dem Forum zum Endcast 278. Erstmal vielen Dank an Markus, war natürlich mal wieder klasse Vorstellung. Und dazu möchte ich dann nochmal eben was sagen, und zwar das BlackBerry Priv. Ja, irgendwie ist für mich BlackBerry so der Zombie unter den Herstellern von Smartphones. Irgendwie sind die nicht so ganz tot zu kriegen, aber auch nicht mehr so ganz lebendig. Das BlackBerry Priv, ich glaube nicht, dass das irgendwie, ja, die Firma wieder rausreißen wird. Dafür ist das dann doch zu sehr ein Nischenprodukt. Ob die Anwender jetzt, sag ich mal, noch eine physische Tastatur wollen oder auch nicht. Ich denke mal, die meisten haben sich da wahrscheinlich schon an eine Display-Tastatur gewöhnt. Und da hat sich wohl, sag ich mal, Samsung mit dem Note so ziemlich etabliert, was ja auch ein gutes Gerät ist. Ja, preislich ist das auch nicht gerade attraktiv. Deswegen denke ich mal, dass das BlackBerry-Gerät eigentlich nur noch für die Hardcore-Fans, so wie Markus, in Frage kommt. Denk mal, BlackBerry, wenn die was reißen wollen, dann müssten die schon irgendwie so auf die Nexus-Schiene, so irgendwie Pure Android irgendwie was anbieten und dann über den Preis irgendwas machen. Aber so, glaube ich nicht. Aber wie auch immer, klasse Beitrag von Markus. Immer wieder gern gehört und weiter so. Handykameras sind für mich so jetzt eigentlich keine Alternative zur, sag ich mal, eigenständigen Kamera, weil ich denk mal, solange der optische Zoom bei den Smartphones fehlt, ist das so für mich keine Alternative. Und wenn ich weiß, ich muss fotografieren oder ich will fotografieren, dann habe ich immer meine kleine kompakte Canon dabei. Die macht auf jeden Fall bessere Bilder als bis jetzt so die Smartphones, die ich hatte. Gut, so viel dazu und dann gebe ich wieder zurück zu Rio. Tschüss! Tja, gut, ich lasse es einfach mal so unkommentiert stehen. Tja, die Tastatur, wie gesagt, das ist das, was natürlich das BlackBerry Brief da besonders hervorhebt. Klar, der Preis ist eben auch wieder ziemlich happig, wenn man das mal so sieht. Aber nun gut. Ja, Google Maps Update, das soll ja jetzt mit Offline-Navigation einiges laufen, ja. Der Robert hat geschrieben, Google Maps Offline Ausbau. Danke, das war ja schon mehr als überfällig. Leider ist das Problem, Matt Spike schreibt noch dazu, leider immer noch zu unkomfortabel, für mich nicht zu Ende gedacht, komplett offline und nicht nur Kartenabschnitte runterladen, die dann 30 Tage gespeichert werden. Das können andere besser, aber offline ist nicht im Sinne von Google. Gut, also bevor ich jetzt zum Kommentar komme, erstmal, es funktioniert nicht. Es gibt keine Offline-Navigation. Ich weiß nicht, warum das in der Presse überhaupt gar nicht hier so stattfindet, diese Diskussion. Vielleicht, weil es in den USA funktioniert und bei uns nicht, kann sein. Aber es gibt keine Offline-Navigation. Das könnt ihr ganz einfach ausprobieren. Schaltet den Flugzeugmodus ein. Also ladet zuerst natürlich wenn ihr im Wi-Fi seid, könnt ihr nur runterladen, wenn ihr im Wi-Fi seid. Ladet die Kartendaten runter von dem entsprechenden Gebiet. Ja. Das Gebiet kann jetzt auch relativ groß sein. Also von daher sehe ich das jetzt nicht so als große Schwierigkeit so von wegen komplett offline. Ja, okay. Kartenabschnitte reichen eigentlich, zumindest in der Größe meiner Meinung nach. Aber egal. Dann schaltet das in Offline-Modus, also in den Flugzeugmodus. Dann werdet ihr sehen, nichts passiert. Ihr könnt keinen Ort auswählen. Der sucht sich tot, findet nichts. Und ihr könnt auch keine Navigation starten dorthin. Geht nicht. Ich habe 5 Minuten, 6 Minuten gewartet. Falls es länger dauert, gut. Vielleicht geht's dann, ja, aber ich sag mal 5 oder 6 Minuten also einen Ort anzuzeigen, wo ich gerade angeklickt habe. Noch nicht mal der Name des Ortes wird angezeigt. Ja. Unten in der Leiste, da kommt nur dieses Wartesymbol. Ja. Und dann hat sich die Sache eh erledigt. Dann gibt es eh keine richtige Offline-Navigation, weil so lange wartet keine Sau. Ja, ganz einfach. Ich habe heute zweimal schon Sau gesagt. Das ist cool, ne? Martin McFly wäre stolz auf mich. Ja. Aber definitiv, also das ist nicht das, was ich unter Funktionieren verstehe. Und deswegen hat sich das erledigt. Ja, und ich habe übrigens auch in einem Interview gelesen, dass ein Google-Entwickler gesagt hat, das ist der Anfang, später hinaus werden wir auch die komplette Offline-Navigation ermöglichen. So, das heißt, im Moment gibt es keine komplette Offline-Navigation und damit mit komplett meint er halt also komplett offline und trotzdem navigieren. Ja. Das geht nur, wenn man vorher die Route schon gestartet hat. Wenn man dann keine Netzverbindung mehr hat, dann kann man weiter navigieren. Aber das geht schon seit ich das benutze, Google Maps. Ja, keine Ahnung. Sehr, sehr seltsam. Naja. Okay. Dann komme ich zur App der Woche. Game of Dice hat's diesmal gemacht. Ein Spiel, bei dem ich erstmal natürlich inspiriert von hier meinem Brettspielwahn am Samstag, ja, da war ich nämlich am Spieltag 2015 in Speyer, das war wirklich genial. Und da bin ich natürlich im Brettspiele-Fieber jetzt. Ja. Was wird sich da anbieten, was wird sich da mehr anbieten, als einfach nach einem Brettspiel, nach einem schönen zu suchen auf Android? Und ich habe da tatsächlich was gefunden mit super genialen Anime-Charakteren. Ihr wisst ja, das mag ich sehr, ja, super süß. Und deswegen auch ziemlich gut. Die Grafik ist äußerst schön gemacht, meiner Meinung nach. Die Ideen mit den zusätzlichen Boostkarten, die man da bekommt, auch ganz, ganz toll. Also im Prinzip alles, was ein richtiges Brettspiel braucht, plus super schöne Animationen und super einfache Bedienung eigentlich. Ja. Also das ist eigentlich schnell verstanden, das Spiel. Allerdings, es hätte mich fast dazu gebracht, dass ich es gleich wieder deinstalliere, weil diese Ingame-Käufe, die sind äußerst undurchsichtig. Es ist eigentlich gar nicht so ganz klar, ob man da überhaupt spielen kann, ohne dass man einen Haufen Geld ausgibt zuerst mal. Ja. Ihr kriegt übrigens am Anfang, wenn ihr euch anmeldet dort, ja, könnt ihr einen Coupon-Code eingeben. Das nennt sich einfach Game of Dice. Wenn ihr diesen Coupon-Code eingibt, kriegt ihr erstmals ein riesiges Paket freigeschaltet. Ich weiß nicht, das hat einen ziemlichen Wert, glaube ich. Ja. Also ein riesiges Paket, ich glaube 50 € würde es kosten, wenn man das so einzeln kaufen wird. Dieses Paket bekommt ihr, wenn ihr einfach den Coupon-Code Game of Dice eingibt. Und dann ja, geht's auch los. Es macht riesig Spaß, meiner Meinung nach. Und dann wird auch wieder klar nach ein paar Spielen, okay, also ihr müsst jetzt nicht unbedingt immer gleich Geld ausgeben, wenn ihr zocken wollt. Zumindest wenn man auch mal hin und wieder gewinnt, dann füllen sich die Bestände, die man braucht, um zu spielen, dann doch schnell auf. Das ist das Einzige, was ein bisschen undurchsichtig ist, vermutlich eben auch deswegen gemacht, damit ihr möglichst viel kauft. Es gibt sogenannte Joy-Punkte und es gibt Ingame-Geld. Und dann gibt es noch Diamanten. Und es gibt auch noch Würfelfragmente. Und das ist dann halt doch ein bisschen undurchsichtig. Also im Prinzip habt ihr vier Währungen, wenn ihr so wollt, in einem Spiel. Das ist schon ziemlich heftig. Und für alles braucht man was anderes. Zum Beispiel, wenn man bessere Würfel haben will, braucht man Würfelfragmente. Ja. Um an Spiele teilzunehmen, braucht man Joy. Und natürlich, um zu spielen an sich, braucht man auch Ingame-Geld. Am Anfang kriegt man, wie gesagt, fünf Pakete von Joy, nein, nicht von Joy, hat man schon mal genug Joy, aber er kriegt fünf Pakete mit Karten, die er ja, eigentlich schon braucht. Dann ganz wichtiges Geld zum Spielen. Auch da sind dann fünf Pakete mit drin sozusagen. Und dann könnt ihr loslegen und müsst dann eben die entsprechenden Felder auf dem Spielplan besetzen. Ja, es gibt ein Gefängnis, es gibt eine Bank und es gibt Sonderfelder, die ihr dann eben in Beschlag nehmen könnt. Und wenn andere drauf kommen, dann müssen die euch Zoll zahlen, sozusagen Wegezoll. Ja. Und somit verdient man dann quasi sein Spielgeld da, und derjenige, der dann am Schluss das meiste hat, beziehungsweise wenn alle ausgeschieden sind, der hat dann gewonnen. Das heißt, wenn man bankrott ist, scheidet man ja von dem Spiel aus und derjenige, der dann übrig bleibt, der hat dann eben das Spiel gewonnen. Ist eigentlich gar nicht so schwer, aber eben durch diese massive Anzahl von Möglichkeiten mit Joy und Geld und Diamanten und Fragmenten ist das schon ein bisschen verwirrend und ich habe im ersten Moment gedacht, das wäre nur so ein Abzock-Game. Ja. Aber ist es nicht. Ja. Es macht riesig Spaß, es hat gute Grafik und die Bewertung von 4,3 im Play Store finde ich eigentlich schon ziemlich gerechtfertigt. Also das ist wirklich gut. Wie das natürlich jetzt, wie gesagt, weiter aussieht, wenn man hier mehrere Runden spielt und diese kostenlosen Paketen aufgebraucht sind, das wird sich dann noch zeigen. Da bin ich noch etwas skeptisch. Aber ich denke, wenn man hier ein bisschen gewinnt, ja, dabei, dann hat man auch die Möglichkeit, weiter kostenlos in Anführungszeichen zu spielen. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Google Plus Uncast oben in der Suche eingeben und dann die Uncast Community auswählen. Das ist die Anlaufstelle dafür. Und ihr könnt mich auch jetzt unter zu.co, tsu.co erreichen. Rio Cook ist dort der Name natürlich. Und ja, auch da könnt ihr mir hier Messages zukommen lassen. Ich schaue da regelmäßig rein natürlich. Ist übrigens ein ganz schönes, interessantes Social Networks. Nächste Woche stelle ich euch da auch die Zu-App vor. Das wird ein Spaß. Ja. Und tja, dann bleibt mir nur noch eins. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Halt den kleinen grünen Antennenstreif und bis nächste Woche. Tschüss.